Bei der Alternative für Deutschland kracht es im Gebälk. Rücktritte, Austritte und Intrigen. Die neue Partei sorgte 2014 als Partei der Euro-Gegner für viel Aufsehen. Und sie gewann Wahl um Wahl. Doch seit Wochen beherrschen Intrigen und Querelen das Bild. Erstmals in 2015 liegt die Partei in Umfragen wieder unter 5% bundesweit. Wir fragen heute in der Schwarzen Stunde auf KingFM, war es das schon mit der AfD? Warum scheitern fast alle Parteineugründungen in Deutschland? Und überhaupt, haben wir nicht bereits genug Parteien im Angebot? Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen. Am Mikrofon ist Klaus Kelle. Unser Thema heute Abend ist die Alternative für Deutschland und die Frage, ob es mit dieser neuen Partei schon aufs Ende zugeht. Und ich freue mich jetzt auf eine Gesprächspartnerin und die heißt Annette Schuldner. Guten Abend, Frau Schuldner. Schönen guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie ist das mit Ihnen und der AfD? Sind Sie Wähler, sind Sie Mitglieder? Ich bin selbstverständlich Wähler, ich bin Mitglied und ich bin auch Funktionsträgerin. Gut, so selbstverständlich ist das jetzt vielleicht in der Bevölkerung nicht. Wie beurteilen Sie denn momentan, ja, ich glaube von Krise kann man sprechen, oder? Ich sag's nicht gerne, aber ich fürchte ein bisschen kann man von Krise in der Tat reden. Wobei das nicht überraschend ist. Eine Partei, die sich neu gegründet hat, muss sich natürlich erstmal selber finden und es gibt so viele Menschen, die Hoffnung in die AfD gesetzt haben, so viele politische Felder, die die AfD da abdecken soll, dass sich das verengt und dass es dabei auch Kämpfe gibt, ist ganz naheliegend. Aber ja, ich gebe zu, ich wünschte, es würde manchmal ein bisschen gesetzter stattfinden. Nun ist ja, gibt die inhaltlichen Streitigkeiten, das gab es ja auch bei den Grünen, als die angefangen haben. Ja. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es bei der AfD jetzt auch sehr persönlich wird. Ich weiß nicht, können Sie vielleicht besser erklären, geht's da um Macht oder geht's um die Richtung der Partei oder sind das einfach persönliche Animositäten? Ich denke, beides spielt eine Rolle. Ich sag mal, einige unserer Politstrategen haben schon die Partei von Anfang an primär vom Euro-Thema her gedacht und wollten allerdings das gesamte demokratische politische Spektrum damit erreichen können. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist zu breit, das wird zu Problemen führen und diese Probleme kommen jetzt. Ich sehe die AfD in einem Bereich, ich sag mal, von rechts der CDU, selbstverständlich demokratisch, aber rechts der CDU bis in das liberal-konservative FDP-Lager. Ich glaube, da wären wir sehr stark und ich glaube, da ist unser Zielpublikum. Aber mancher, der die Partei breiter versucht anzulegen, ich meine natürlich, wenn man mehr Leute anspricht, zieht man erstmal auch mehr, aber es kommt zu mehr Konflikten. Also da gibt es verschiedene Meinungen, wie man strategisch besser vorgehen sollte. Und ja, es gibt auch persönliche Animositäten, das kann man nicht anders sagen. Die hängen allerdings teilweise auch mit den unterschiedlichen Richtungen zusammen. Sehen Sie, die CDU, das kann jeder erkennen, ist weit nach links gewandert. Da gibt es viele Menschen, wie ich es bin. Ich war über 20 Jahre aktiv in der Union. Die haben lange auf eine Partei gewartet, die konservativ ist, die sich rechts der CDU positioniert und die wollen jetzt auch diese Politik leben und dann gibt es andere, die aber eine andere Richtung suchen. Und gerade wenn man engagiert ist, kann sowas bei manchen dann auch in persönliche Bereiche rutschen. Ja. Klar, also ich stelle mir jetzt vor, also jemand wie Sie, die da jetzt Hoffnung in die Partei setzt, wie Sie selber sagen, und die engagiert ist und die, was weiß ich, Freunde und Wähler mobilisiert und Flugblätter verteilt, was man halt alles so macht. Ja, Sie müssen doch das Grauen kriegen, wenn Sie im Moment die Zeitung aufschlagen jeden Morgen. Ja, es ist so. Ja. Tja, was machen Sie denn, wenn das schief geht? Ich meine, jetzt gibt's ja die ersten Umfragen in diesem Jahr. Forsa, glaube ich, das erste Mal, dass die AfD in diesem Jahr in bundesweiten Umfragen unter 5% liegt. Jetzt werden Sie sagen, ja, Umfragen sind Momentaufnahmen. Klar, genau. Sind es auch, gar keine Frage. Aber wenn das Projekt jetzt scheitert oder wenn es sogar zu einer Spaltung kommt oder so, was macht dann jemand wie Sie? Das ist eine Katastrophe, über die ich gar nicht so nachdenken möchte. Also mein Ziel ist natürlich, ganz ehrlich, ich meine, dass die AfD ein bisschen zu breit angelegt ist. Und ich glaube, dass das in der Breite auf die Dauer nicht funktioniert. Sie haben auf die Grünen verwiesen, es gibt auch andere Parteien. Also ich glaube, dass einige sich mit der Zeit von uns trennen werden. Ich glaube allerdings, dass es wirklich gefährlich für die AfD ist, wenn sie sich unsere Partei wie einen Apfel vorstellen, wenn man den jetzt in der Mitte durchschneiden würde. Dann hätte man ein ich sag mal, FDP 2.0 und ein Freiheit 2.0 Projekt und die würden beide scheitern, das funktioniert nicht. Aber Sie halten das schon für eine realistische Möglichkeit, dass die Partei sich spalten wird? Ich halte es nicht für unmöglich. Ich halte es nicht für unmöglich. Es gibt in allen Bereichen Leute, die sind frustriert über die Lagerkämpfe und die wollen das so nicht mehr. Die meiner Meinung nach allerdings ihre eigene Gruppe überschätzen und meinen, nur ihre Richtung alleine könnte die AfD machen. Erfolgreich machen und ich glaube, so geht das nicht. Offen gestanden meine ich, dass es im sehr rechtskonservativen Bereich unserer Partei einige gibt, die in eine Richtung wollen, die zur Gesamt-AfD nicht passt. Allerdings gibt es auch Liberale, die im Prinzip die FDP neu beleben wollen, nur ein bisschen eurokritisch und die wollen nichts Konservatives, die wollen keine patriotischen Töne. Aber das ist ein Kernbereich, ein Kernpublikum der AfD, das wir da ansprechen und ich glaube, dass diese beiden Gruppen bei uns nicht ideal aufgehoben sind. Also wenn wir mit dem Apfelbild bleiben, glaube ich, dass man rechts und links so ein bisschen abschneiden muss und dass es dann sehr gut funktionieren kann. Ich sage, eine Partei, in der Herr Lucke gut aufgehoben ist, in der Frau von Storch gut aufgehoben ist, in der Frau Petri gut aufgehoben ist, das würde passen und das würde funktionieren, denke ich. Wir werden uns das weiter aufmerksam anschauen, was da passiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Annette Schuldner, für diese Inneneinsichten aus dem, ich sag mal, Inneren der AfD. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Ich danke Ihnen, Herr Kelle. Schönen Abend. Tschüss. Bei uns geht es heute um die AfD, also um diese noch relativ junge Partei, bei der momentan einiges los ist. Und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt am Telefon und der heißt Sebastian Kowalke. Guten Abend, Herr Kowalke. Guten Abend, Herr Kelle. Wie ist Ihr Verhältnis zur AfD? Ich bin Mitglied schon seit über 2 Jahren, also mehr oder weniger seit Gründung und bin in Berlin-Tempelhof-Schöneberg im Bezirksvorstand und verfolge das mit großer Sorge, was aktuell in der Partei passiert. Was besorgt Sie denn besonders? Dass Leute aus dem Bundesvorstand und aus einigen Landesvorständen offene Konfrontationen suchen, größtenteils eben auch über die Medien. Ja, das heißt so, wenn ich das mal mit meinen Worten sagen darf, Sie rackern sich ab und versuchen Menschen zu überzeugen, sie zu wählen und da auf der obersten Ebene ist Hauen und Stechen und macht alles kaputt. Ja. Ja, und was folgt jetzt für Sie daraus? Wie beendet man den Streit oder sind Sie es leid bald oder wie geht das weiter? Naja, Juni wird ja der Bundesparteitag sein. Und da wird dann ein neuer Bundesvorstand gewählt und der wird dann hoffentlich so zusammengesetzt sein, dass der Streit sich relativ schnell beilegt. Ja, ist das denn so einfach, wenn ein Bundesparteitag eine Entscheidung trifft und da wird das ja möglicherweise auch bedeuten, dass eine Seite unterliegt und dass das Theater dann trotzdem weitergeht? Denn Lucke hat sich beim letzten Parteitag ja durchgesetzt mit seinen Vorstellungen zur Führung der Partei und der Streit ist danach heftiger geworden. Ja, ich glaube, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass eine Seite unterliegt und einer als der strahlende Sieger rausgeht, dass dann einige Mitglieder der jeweils anderen Seite, die jetzt auch, sag ich mal, nicht so einen geringen Umfang haben, also es wird schon eine Anzahl sein, die der AfD wehtut, dass die dann ihre Konsequenzen daraus ziehen und durchaus auch austreten könnten. Okay, das heißt also, wir haben ja eben auch eine Anruferin schon gehabt, so das Gespenst der Spaltung steht schon real im Raum, ja? Auf jeden Fall. Und wird das dann noch reichen, dass die Partei in Zukunft hat? Ich meine, es gab ja in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Versuche, eine konservative Partei zu etablieren und alles ist gescheitert und letztlich immer aus den gleichen Gründen. Personalquerelen, Streitereien, irgendwelche Machenschaften, die aufgedeckt wurden. Irgendwann muss man doch sagen, vielleicht klappt es einfach nicht. Ja, wobei das ja nicht nur auf der konservativen Seite so passiert ist. Die Piraten haben ja genau das Gleiche erlebt auf der anderen Seite. Ja, das stimmt. Insofern scheint das wohl ein Problem von neuen Parteien generell zu sein. Auch die Grünen haben ja am Anfang sehr viele Personalquerelen gehabt, sehr viele interne Kämpfe. Aber da waren eben die Medien nicht so dabei. Das war 80er, da hat man gedacht, naja, lass die machen. heute die Aufmerksamkeit bei der AfD ist einfach viel größer, weil sie fast in den Bundestag gekommen wäre, weil sie im Europaparlament sitzt, in 4 weiteren Landesparlamenten. Da kann man sich dann sowas eigentlich nicht mehr leisten. Ja, ich meine, alle Leute, stelle ich mir jetzt so vor, ich habe noch nie eine Partei gegründet, aber alle Leute, die jetzt eine neue Partei gründen, da meint man ja, die sind ja von idealistischen Überzeugungen getragen, ob das jetzt die Anti-Euro-Sache ist oder irgendwelche, weiß ich auch nicht, in der Bildungspolitik, in der Familienpolitik, gibt ja ganz viele Felder. So, und dann ist man so weit, dass man Erfolg hat und dann geht das Theater los. Ich meine, haben Sie eine Erklärung, warum Sie sich nicht zusammenraufen? Warum nicht jetzt zum Beispiel der Herr Lucke, der für so die bürgerliche Mitte, und die Frau Petri für die eher Konservativen, warum die sich nicht mal zusammensetzen, 3 Bier trinken und Frieden schließen? Wenn ich jetzt meine Informationen richtig habe, würde das schon daran scheitern, dass Herr Lucke kein Bier trinkt. Okay, das ist ein Argument. Ansonsten scheinen da, glaube ich, auch persönliche Animositäten dabei zu sein, die sowas verhindern. Es soll ja schon so weit gekommen sein, dass im Bundesvorstand Vorstandsmitglieder gar nicht mehr miteinander gesprochen haben, auch nicht bei den gemeinsamen Sitzungen des Vorstandes. Und ich glaube, das ist ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass da persönliche Animositäten im Vordergrund stehen und nicht der Inhalt. Ja. Abschließende Frage. Haben Sie Hoffnung, dass das noch was wird, oder machen Sie sich schon Gedanken über Ihre politische Zukunft? Sowohl als auch. Ich habe immer noch große Hoffnung, dass nach dem Parteitag im Juni eine Führungsriege existiert, die wieder in ruhigere Fahrwasser steuert. Aber natürlich mache ich mir auch Sorgen, was aus der AfD wird, und bin auch in den letzten Wochen sehr stark am Nachdenken. Lieber Herr Kowalke, schön, dass Sie heute Abend dabei waren, dass wir uns mal über das Thema ein bisschen austauschen konnten. Und wir beobachten das gemeinsam weiter und vielleicht haben wir das wieder mal als Thema und sprechen miteinander. Schönen Abend noch, ja? Danke Ihnen auch. Bis dann, tschüss. Heute Abend bei uns weiter das große Thema, die AfD, und die Frage, war's das schon? Und ich begrüße jetzt am Telefon jemanden, der sich berufswegen schon sehr mit der AfD beschäftigt hat und ein echter Experte ist. Und das ist Dieter Stein, Herausgeber und Chefredakteur der konservativen Wochenzeitung Junge Freiheit. Guten Abend, Herr Stein. Ja, guten Abend, Herr Kelle. Ja, Sie sind ja ein Mann der ersten Stunde, der die ganze Entwicklung der Partei mit beobachtet hat und kommentiert hat. Wie sehen Sie denn momentan die Vorgänge und die Krise der Partei? Also ich sehe es so, dass die Partei in einer katastrophalen Verfassung ist und ja, also sie eigentlich nur noch an einem seidenen Faden hängt. Was kann denn passieren? Gibt es ein Szenario? Wird sich das aufteilen oder werden die sich zusammenraufen? Also ich schätze es momentan so ein, dass die Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind und dass wir in einer Situation stehen, wo womöglich sogar täglich es passieren kann, dass eine größere Gruppe um Bernd Lucke die Partei verlässt und eine neue Gruppierung bildet. Wäre das dann auch gleichzeitig das Aus der ganzen Grundidee? Also ich erinnere mich an Kommentare und Artikel von Ihnen, dass Sie gesagt haben, die AfD ist jetzt so eine einmalige Chance für das konservative Lager in Deutschland. Ja, es ist halt so, also ich meine, die AfD ist mit einer ganzen Latte an Mängeln behaftet, das ist zweifellos so, aber man muss halt konstatieren, dass seit der Gründung der Bundesrepublik es noch nie in diesem Maß gelungen ist, eine Partei neu im bürgerlichen Umfeld von Union und FDP zu etablieren und die in einem derartigen Tempo es geschafft hat, Mitglieder und Wähler zu gewinnen. Und insofern, wir wissen, wie schwierig das ist und wie selten ist das oder fast gar nicht das gelungen ist. Insofern muss man das zunächst so nehmen, wie es ist, auch mit den Mängeln und Defiziten, die natürlich, wenn eine Partei sich entwickeln würde, sich auch auswachsen könnten. Aber ist denn das Tempo vielleicht auch der Grund für die momentanen Probleme, dass viele inhaltliche Fragen, ja, ich denke jetzt an Herrn Gauland und seine Freundschaft zum Kreml und Herrn Henkel und seine Freundschaft zu den USA und so, dass diese Dinge, sagen wir, in der Anfangseuphorie überhaupt nicht geklärt sind und jetzt halt aufbrechen? Ja, das ist richtig. Also mit Sicherheit sind eine Menge an Konflikten zurückgestellt worden, wo man glaubte, man könnte sie in Ruhe klären, und es entstand ja eine auch durch Wahltermine bedingte Anfangstaktung, die von Wahltermin zu Wahltermin, von Wahlkampf zu Wahlkampf die Partei eilen ließ, und diese Dynamik hat das also lange Zeit überlagert, und jetzt ist halt eine Phase eingetreten nach diesen ersten Erfolgen, Einzug ins Europaparlament und die ersten drei bzw. vier Landtage, dass jetzt eigentlich so eine Konsolidierungsphase eintreten müsste, und stattdessen brechen nun also eben verdrängte Konflikte so stark auf, dass es im Moment aussieht, dass sie nicht zu überbrücken sind. Sie gehören ja nun, Herr Stein, zu den Leuten, die, sagen wir mal, die führenden Köpfe der Partei, die handelnden Akteure nahezu alle persönlich kennen, schon interviewt haben, getroffen haben, Gespräche geführt haben. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die sich nicht einfach zusammensetzen, also zum Beispiel der Herr Lucke, die Frau Petri, die Frau von Storch, was weiß ich, und setzen sich zusammen und sagen, so, diese Partei ist unser Projekt und wenn wir sie retten wollen, müssen wir jetzt an einem Strang ziehen. Aber das passiert ja offenbar nicht. Ja, also zunächst mal würde ich sagen, trotz dieser katastrophalen Lage muss man immer auch feststellen, wenn man es vergleicht mit vorangegangenen Parteigründung, dass das Phänomen bei der AfD schon ist, dass es eben nicht irgendwie nur ein primär eine einzelne Figur ist, die, was weiß ich, wie bei der Schill-Partei zum Beispiel, der heraussticht und den sich dann eine Menge Fußvolk sammelt und eine Partei, die mit einer Person steht und fällt, sondern dass das Phänomen schon ist, dass die AfD von Anfang an ein ganzes Tableau an intelligenten, qualifizierten Personen geprägt hat, die eigentlich, so schien es am Anfang, auch ausgesprochen kollegial gemeinsam diese Partei geführt haben. Und dann ist es so, dass natürlich, das erleben Sie ja in jeder Organisation im Grunde genommen, gruppendynamische Prozesse eintreten, und ich glaube, nirgendwo anders passiert das so stark wie in einer Partei, wo es ja auch zu permanenten demokratischen Abstimmungen kommt, so dass sich dort die Dinge abgeschliffen zu haben scheinen und es wirklich teilweise ein nackter Kampf einer gegen den anderen momentan stattfindet. Ja, wenn wir mal einen Moment bei dem Szenario bleiben, dass sich vielleicht auch nach dem Bundesparteitag, wenn Entscheidungen getroffen sind, die dann unterlegene Gruppe abspaltet. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für unser Parteiensystem und für das ganze politische Setting hier im Lande? Kann man sagen, dass dann die Chance auf eine solche Partei für viele Jahre erstmal vom Tisch ist? Also man muss natürlich sehen, es gibt eine Menge hausgemachte Probleme bei der Partei, die zu dieser Situation führen. Aber das ist ein wichtiger Faktor, vielleicht haben wir den bisher außer Acht gelassen, ist natürlich das Umfeld, in dem so eine Partei immer sich etablieren muss. Und da muss man feststellen, dass natürlich im Gegensatz zu Parteigründungen, die von links öfters stattgefunden haben, von Grünen, Piraten oder auch im Prinzip die Westetablierung der Linkspartei, dass es ein wohlwollendes Entgegenkommen auch der Medien oder auch der Öffentlichkeit und eines etablierten Milieus gegenüber einer, sagen wir mal, konservativ-liberalen oder konservativen Partei nicht gibt, sondern dass es eigentlich eine überwiegend feindselige Umgebung ist, in der sich eine solche Partei etablieren muss. Und dass es dort natürlich dann zu einer entsprechenden Rückkopplung kommt. Das heißt also, die Partei kann nur wenig Entgegenkommen erwarten. Und wenn dann die inneren Gegensätze zunehmen, dann gibt es eben diesen Verdopplungseffekt, der die Sache noch dramatischer verlaufen lässt. Insgesamt ist es halt so, wenn jetzt dieses Projekt scheitern sollte, würde ich sagen, ist halt für Jahrzehnte diese Chance dahin, dass sich eine Alternative zu Union und FDP im Parteienspektrum etablieren kann. Gut, wir haben jetzt über den Worst Case gesprochen, Herr Stein, aber die Frage, die uns natürlich interessiert, kann sich das noch einrenken? Gibt es eine Perspektive, dass es vielleicht doch noch, sagen wir mal, aus Sicht der AfD gut ausgeht? Ja, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, was macht den Erfolg der AfD eigentlich aus? Und es ist aus meiner Sicht so, die AfD ist erfolgreich gewesen, weil sie im Unterschied zu anderen Parteigründungen aus dem rechtsdemokratisch oder konservativen Bereich ein Abbruch von Persönlichkeiten aus der politischen Mitte und aus dem etablierten Bereich war und die gerade die Köpfe, die den Bundesvorstand bilden, Bernd Lucke, Frauke Petri, Konrad Adam, auch Hans-Olaf Henkel, die sind und Alexander Gauland, die zum Teil auch schon in der Union tragende Figuren auch gewesen sind oder in der FDP oder eben in Wirtschaftsverbänden, haben von Anfang an deutlich gemacht, dass diese Partei in anderer Weise ernstzunehmend ist. Und es steht jetzt eben ein Szenario ins Haus, dass eben diejenigen, die das Renommee und die Relevanz der Partei darstellen, von Bord gehen könnten. Und es ist eben eine Mischung aus inhaltlichen Gründen, aber vor allen Dingen natürlich auch persönlich charakterlichen Gründen, die zu einem Zerwürfnis geführt haben. Und besteht nur noch ein Restfunken Hoffnung, dass es gelingen könnte, eben diese persönlichen Animositäten, Gegensätze zu überbrücken. Und die Chancen sind nach meiner Einschätzung äußerst gering. Das Vertrauen scheint zwischen den beiden Hauptpersonen, Bernd Lucke und Frauke Petri, fast vollständig aufgebraucht zu sein, aus verschiedenen persönlichen Gründen offenbar. Und es ist jetzt im Grunde genommen aus meiner Sicht die Frage, ob sie sich dennoch eben so ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind und persönliche Befindlichkeiten zurückstellen und es trotzdem noch einmal zu einer Einigung und zumindest, sagen wir mal, zu einem Zweckbündnis auf Zeit kommen wird. Wenn das gelingt, dann ist dieser Untergang abzuwenden. Wenn es nicht gelingt, wird er kommen. Halten wir fest, es bleibt auf jeden Fall spannend bei der AfD, Ende des Streits offen. Das war Dieter Stein, Herausgeber und Chefredakteur der konservativen Wochenzeitung Junge Freiheit. Lieber Herr Stein, ich danke Ihnen für das Gespräch. Schönen Abend noch. Danke. Wir reden heute Abend über die Alternative für Deutschland und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt in der Leitung und der heißt Leon Edler. Guten Abend, Herr Edler. Guten Abend, Herr Keller. Ja, wie ist Ihre Haltung zur AfD? Naja, meine Haltung ist natürlich positiv, da ich auch selber auch noch Mitglied bin. Mhm. Im Moment sieht es ja leider schlecht aus. Also da kann man schon starke Zweifel haben, ob das noch was wird, dass die AfD sich etabliert. Ja, sind Sie denn, sagen wir mal, auch Funktionsträger? Das heißt, sind Sie so ein bisschen näher dran, da wo die Streitigkeiten sich abspielen? Nee, ich bin nur ein ganz normales Mitglied. Ja, wie empfinden Sie das, wenn Sie jetzt morgens die Zeitung aufschlagen? Es gibt ja jetzt jeden Tag, gibt's ja irgendwelche Horrormeldungen. Ja, ist natürlich eine Katastrophe und wie gesagt, ich habe da Zweifel, ob sich die Partei da noch etablieren wird oder ob das eben der Anfang vom Ende ist. Und man ist teilweise eben fassungslos, wie unprofessionell sich viele Akteure verhalten, auch in höheren Positionen teilweise, dass dann eben ständig öffentlich Facebook-Schlachten ausgetragen werden über teilweise über idiotische Details auch. Also zum Beispiel nach diesem Henkel-Rücktritt, wie kann denn da zum Beispiel der Adam da nun auf Facebook einen Nachruf auf Hans-Olaf Henkel verfassen und dann noch gegen ihn giften und nachtreten? Ist vielleicht die Retourkutsche dafür, dass Hans-Olaf Henkel mit der... Ja, das stimmt schon, aber dann, dass Hans-Olaf Henkel ja selber gegen Adam gegiftet hatte, Aber da muss man eben dann schon erwarten können von Funktionsträgern in solchen hohen Funktionen, dass sie sich dann zurücknehmen können und dass dann eben nicht gleich wieder die Retourkutsche kommt. Ja, das Ist das aus Ihrer Sicht so als einfaches Mitglied ein Problem, wo es im Vordergrund um die Richtung der Partei geht? Oder ist das ein Problem, wo einfach man sich persönlich nicht sonderlich leiden kann? Ja, sowohl als auch. Also wie gesagt, es ist vor allem auch die Unprofessionalität. Also dass man, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, dann anstatt im Zweifel dann lieber zu schweigen oder intern das zu klären, wird das eben öffentlich ausgetragen, ja. Und dann eben auch oft mit so einem in so einer Wortwahl, dass es dann gleich völlig übertrieben ist und dann gleich in so einen verbissenen Kampf gegen Personen ausartet. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das erzählen mögen, aber können Sie mal so in zwei Sätzen erklären, warum Sie mal Mitglied der AfD geworden sind und welche Hoffnung Sie damit oder welche Vorstellung Sie damit verbunden haben? Weil ich sag mal, eine neue konservative Partei hat ja erstmal keine Posten zu vergeben, man darf nicht auf Nachsicht rechnen, man hat die Antifa am Hals, man hat schlechte Medienberichte. Warum haben Sie da gesagt, ich mach da mit? Ja, also wie Sie ja schon andeuten, die AfD ist ja mehr oder weniger eine Partei, die sich als konservativ oder sage ich mal meinetwegen auch rechts von der CDU da in einen Lehrraum besetzt. Und ich konnte mich eben insgesamt mit dem Parteiprogramm, also in fast allen Bereichen anfreunden, ob es jetzt Familienpolitik oder Energiepolitik oder sonst was. Oder ja, Euro nicht. Europapolitik oder Einwanderungspolitik, alles ja. Mögliche, ja. Ja, ich sag mal, wenn das jetzt schief geht, was heißt das dann für Sie? Steigen Sie dann aus dem politischen Engagement völlig aus oder hoffen Sie auf eine neue Partei oder gucken Sie doch bei den Alten nochmal hin? Also jetzt mal worst case, man weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber wenn da jetzt der große Streit kommt oder vielleicht die Abspaltung und das Projekt AfD scheitert, was macht denn ein idealistisches Mitglied wie Sie? Also dann wäre das Ende höchstwahrscheinlich meines parteipolitischen Engagements, ja. Ja, aber auswandern würden Sie nicht? Das ist mittelfristig nicht ausgeschlossen, ja. Aber das ist, selbst wenn die AfD sich etablieren sollte, ist das möglicherweise drüber nachzudenken, wenn ich mir angucke, wie sich die Zukunft von Deutschland zu entwickeln scheint, nicht? Aber, ja, also zu den anderen Parteien wieder, also zu den etablierten Parteien zurückgehen, denke ich, würde keinen Sinn machen. Und dass eine neue Partei sich gründet, würde ich, glaube ich, auch nicht. Das ist jetzt erstmal die letzte Chance auf Jahrzehnte hinaus, glaube ich. Ja. Ja. Das ist, weil die werden dann auch Parteien werden dann auch verbrannt. Also wenn dann wieder eine Partei gegründet werden würde, dann würden die Wähler natürlich sagen, ach, das ist ja wieder sowas wie mit den Piraten und der AfD, das wird ja am Ende doch nichts. Ja. Deswegen ist das jetzt eben die letzte Chance. Sie klingen so ein bisschen frustriert. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass die Partei doch noch irgendwie die Kurve kriegt? Naja, also eine große Hoffnung würde dann bestehen, wenn, sage ich mal, zum Beispiel die Facebook-Zentrale von den Meteoriten getroffen werden würde, sodass dann alle Facebook-Seiten nicht mehr zugänglich sind und man, wenn man sich einloggen muss, kommt erstmal eine Fehlermeldung. Sodass dann die ganzen AfD-Funktionsträger nicht mehr per Facebook kommunizieren können, dann wäre eine gute Chance noch. Ja, das ist auf jeden Fall ein origineller Vorschlag zum Ende unseres Gesprächs. Hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, Herr Edler. Alles klar, danke. Tschüss. Unser Thema heute Abend ist weiter die Alternative für Deutschland, die Streitigkeiten in der Alternative für Deutschland und die Frage, wie geht's weiter? Und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt am Telefon und der heißt Manuel Peters. Guten Abend, Herr Peters. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie ist Ihr Verhältnis zur AfD? Was sagen Sie zur momentanen Situation? Ja, also ich war einst Mitglied und auch aktiver Funktionär in der AfD. Ich bin 2013 eingetreten, im April, als die Partei ganz neu war. Im Mai wurde ich zum stellvertretenden Sprecher in Köln gewählt und ich habe dann schon nach einem halben Jahr im Amt, im November 2013, mich also von dem Amt und auch aus der Partei wieder zurückgezogen. Bin zurück und auch ausgetreten. Und was waren die Gründe? Die Gründe waren die, dass sich schnell herausgestellt hat, dass die Auffassungen auseinandergingen, dass das, was ich politisch machen wollte oder wie ich mir das vorgestellt habe, eigentlich zumindest in Köln so nicht geteilt wurden. Ich habe mich mehr für die inhaltlich-programmatische Arbeit interessiert und an der herrschte kein großes Interesse. Es herrschte großes Interesse an Aktionen, daran irgendetwas zu machen, aber weniger das tiefer inhaltlich zu fundieren. Also wenn man das mal ganz übertrieben, flapsig zusammenfassen will, die Leute waren ganz wild drauf, Flugblätter zu verteilen, aber interessierten sich nicht sonderlich dafür, was auf den Flugblättern draufsteht. Ja. Mögen Sie uns so ein bisschen erzählen, was so die politischen Themen sind, die Ihnen am Herzen liegen, warum Sie da eingetreten sind? Ja, ich bin also Vertreter des klassischen Liberalismus, betreibe auch seit einiger Zeit das Kölner Freiheitsforum und demnächst den Kölner Hayek-Club in Köln, wo ich Diskussionsveranstaltungen mit Leuten aus dem Bereich des klassischen Liberalismus organisiere. Und insoweit ist es mir sehr wichtig, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Ja. Dass also quasi die Freiheit des Einzelnen wieder zur Sprache kommt und dass die doch sehr, sehr mächtige die sehr große Staatsquote und die sehr vielen Bereiche, in der der Staat sich in das Leben der Menschen einmischt, dass man das einfach mal kritisch zur Diskussion stellt, weil die meisten Leute das heutzutage einfach als selbstverständlich hinnehmen. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema, wie ich auch finde. Nun wird ja die AfD medial, aber auch im politischen Spektrum und von den Leuten angesehen als eine Partei, die eher rechts von der Union ist, also als eine konservative Partei. Warum geht man, wenn man ein liberales oder so wie Sie es gerade formuliert haben, ja fast libertäres Verständnis hat, warum geht man zur Sonderpartei? Naja, die Partei war damals neu und meine Hoffnung war eben die, dass sie als Sammlungsbewegung für Konservative und Liberale fungieren könnte. Aus meiner Sicht passt das nämlich eigentlich ganz gut zusammen. Es ist ja heutzutage so, dass alles das, was Konservative bekämpfen, das wird durch einen starken Staat, durch den Sozialstaat, durch den weltanschaulich auch nicht neutralen Staat, wird das gepusht. Wenn den Staat zurückfährt, würden automatisch auch konservative Werte wieder stärker zur Geltung kommen. Ja. Nehmen Sie allein mal das unsägliche Gender-Mainstreaming. Das wird vom Staat finanziert. Ja, das gäbe es überhaupt gar nicht, wenn solche Projekte privat finanziert werden müssten. Ja, sind Sie denn, Sie haben ja eben so gesagt, in Köln war das so, dass die anderen Mitglieder Aktion wollten und Sie wollten inhaltliche Arbeit. Aber ich nehme ja an, dass es da eben auch vielleicht andere Liberale, aber Konservative gab. Gab es denn da über diese Fragen immer Einigkeit oder wurde das überhaupt beiseite gewischt nach dem Motto, was machen wir nächste Woche am Infostand? Ja, letzteres. Also das heißt, es kam gar nicht zu den Diskussionen, dass man das hätte inhaltlich klären können. Zunächst mal hatte ich dafür auch Verständnis. Es hieß, jetzt müssen wir erstmal die Bundestagswahl gewinnen und hoffentlich reinkommen. Da konnte ich das ein Stück weit noch nachvollziehen. Mhm. Aber auch nach der Bundestagswahl hat sich dann gezeigt, dass immer noch kein großes Interesse an inhaltlicher Arbeit war. Und das war dann nicht ganz meine Vorstellung. Hätten Sie da nicht eine andere Ebene finden können? Es gibt doch auch Arbeitskreise, es gibt doch wahrscheinlich Bezirke oder Landesebene oder was auch immer bei diesen Parteistrukturen, dass Sie sagen, gut, wenn das bei mir in dem Stadtverband nicht funktioniert, dann suche ich mir eine andere Ecke, weil irgendwo wird ja sicherlich in der AfD auch diskutiert. Ja, sicher. Das wäre möglich gewesen. Aber damals habe ich mich eben so entschieden und habe dann lieber einen klaren Schnitt gemacht. Ja, und was macht dann, man das auch anders machen können. Was macht dann jemand, der jetzt diesen Freiheitsgedanken als Wichtigstes vor sich herträgt, nachdem er da enttäuscht raus ist? Haben Sie politische Arbeit jetzt eingestellt oder sagen Sie, Sie machen einen Hayek-Club und Sie diskutieren, aber parteipolitisch passiert nichts mehr? Doch, ich bin sogar Vorsitzender einer kleinen Partei, der Freiheitspartei, die sich erst vor einem halben Jahr gegründet hat. Und insoweit mache ich dann die programmatische Arbeit so weiter. Und da machen wir übrigens dann auch provokative Aktionen, sodass also quasi Aktion und Inhalt zusammengeführt werden. Da machen wir auch Sachen, die sonst kaum einer macht. Von daher habe ich dann also gesagt, wenn es offensichtlich nicht so damit geklappt hat, in einer doch sehr gemäßigten Partei liberale Ansichten einzubringen, dann mache ich lieber die radikale Variante. Und engagiere mich in einer Partei, die zwar sehr klein ist, die noch eine Splitterpartei ist, in der ich aber gleichzeitig auch ganz klar inhaltlich Akzente setzen kann und da auch keine Rücksicht nehmen muss. Aber zum Beispiel, ich sag mal, bei liberalen Gedanken kommt man ja früher oder später auf die FDP, das wäre nichts für Sie. Nein, also ich glaube eigentlich, dass die FDP in den letzten Jahren alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Und ich sehe da keine große Hoffnung mehr, dass sich da noch etwas positiv ändert. Es ist ja so, dass man nach der Bundestagswahl die Chance gehabt hätte. Und dann haben ja vielmehr diejenigen, die ans Ruder gekommen sind, noch alles getan, um klassisch liberale Positionen auszugrenzen. Man hat ja die die Hand, die Herr Schäffler zur Zusammenarbeit ausgestreckt hat, hat man wirklich demonstrativ ausgeschlagen in einer Dummheit, wie ich es mir so nie hätte vorstellen können. Und seitdem halte ich eigentlich die FDP für erledigt. Ja, das war Manuel Peters, ein freiheitsliebender Mensch auf der Suche nach der politischen Heimat. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Analyse. Alles Gute noch. Ja, sehr gerne. Tschüss. Und weiter geht's mit dem Thema AfD und der Frage, hat diese Partei eine Zukunft? Und mein nächster Gesprächspartner ist in der Leitung und der heißt Felix Honekamp. Guten Abend, Herr Honekamp. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, dann erzählen Sie mal, was halten Sie denn von der AfD? Also ich muss mal erstmal dabei sagen, die AfD habe ich ehrlich gesagt nie gewählt und habe das auch nie so richtig in Erwägung gezogen. Obwohl ich immer durchaus der Meinung bin, dass es so eine Partei durchaus braucht. Ja. Warum? Also ich glaube einfach, dass die CDU insbesondere, das ist eigentlich so meine Partei, die ich früher auch immer gewählt habe. Ich bin immer so, sagen wir mal, standardmäßig, um es offen zu sagen, CDU und oder FDP-Wähler. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich schon tatsächlich im politischen Rahmen so nach links bewegt haben. Und da ist rechts eine Menge Platz, immer auch, durchaus auch im demokratischen Spektrum. Ja? Und da war für mich, da hat was gefehlt, glaube ich. Und ich glaube, dass dann eine gute Partei, die die Kräfte dort auch bündelt und ein bisschen, sagen wir mal, auch mäßigend einwirkt auf die, die vielleicht ein bisschen weiter rechts stehen, tatsächlich im Moment gerade notwendig ist. Und von daher ist die AfD nicht zwingend meine Partei, die ich zwingend wählen würde, aber ich fände es schade, wenn sie von der Bildschwäche wieder komplett verschwinden würde. Kann man das vielleicht an Themen auch mal zeigen? Also wir haben jetzt über Politarithmetik nach dem Motto, es gibt so viele Linke, jetzt wäre ganz gut, wenn es auch mal was Konservatives gäbe. Wo sind denn thematisch die Dinge, wo Sie sagen, da fehlt was in Deutschland? Naja, nehmen wir mal das Thema, was mir selber beispielsweise am Herzen liegt, weil ich selber Familienvater bin, das Thema Familienpolitik. Ja. Mhm. Wo ich sagen muss, also da bewegt sich die CDU immer weiter auf die SPD zu, oder vielleicht bewegen die sich beide in die gleiche Richtung, das mag ich gar nicht so genau beurteilen wollen. Aber ich bin da der Meinung, dass beispielsweise die SPD-Familienpolitik und die der also SPD und CDU-Familienpolitik sich kaum noch unterscheidet. Ja, also da wird im Wesentlichen Wirtschaftspolitik betrieben und die eigentliche Unterstützung für Familien, so wie man sie sich vorstellen könnte, findet da kaum noch statt. Ja, also das Thema Betreuungsgeld, das ist, glaube ich, auch für die CDU ein relativ ungeliebtes Kind. Aktiv dagegen arbeitet nur die SPD, aber wenn das tatsächlich mal weg sein sollte und das Bundesverfassungsgericht das irgendwie kippen sollte, ich glaube, da ist die CDU ganz froh, dass sie das Thema von der Backe hat und sich nicht selber mehr darum bemühen muss. Mhm. Und da fehlt, glaube ich, also Familienpolitik ist eins, wo eine Partei fehlt, die sich dann auch mal durchaus auf die konservative Seite stellt, zumindest diese Positionen mal vertritt. Ja, also ja. Das ist für mich das Problem. Also wobei ja Familienpolitik Mehrheiten arbeiten. Ja, und wenn diese Mehrheiten im Moment nicht gegeben sind, muss man auch, sagen wir mal, als Demokrat das akzeptieren. Aber im Moment wird es gar nicht in irgendeiner Form im Parteienspektrum, das relevant ist, nicht mehr richtig vertreten. Wobei man ja sagen muss, wenn eine Familienpolitik, die Familien- und Erziehungsarbeit unterstützt, schon als konservativ gilt, sagt das ja auch viel aus über diese Gesellschaft. Denn eigentlich ist es ja nach wie vor auch in Deutschland die Normalität, ne? Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, ne, also es ist rechts neben der CDU, wenn man das mal so wieder von der Arithmetik her beschreiben will, ist da jede Menge Platz. Das heißt also rechts neben der CDU wird häufig dann eben gesagt, naja, das sind ja dann schon die Rechtsextremen. Das glaube ich nicht. Rechts neben der CDU ist im demokratischen Spektrum noch jede Menge Platz. Nämlich genau für solche Positionen, die da zwar in der CDU in Teilen mal vertreten werden. Also es gibt da immer sagen wir mal, auch den konservativen Flügel der CDU. Nur bei dem habe ich im Moment nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich wirklich viel bewegen können oder da relevante Größenordnung in der Partei darstellen. Lassen Sie uns zur AfD nochmal kommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum, wenn Parteien Neugründungen sind, wo man ja erstmal davon ausgeht, da sind viele Idealisten, die gemeinsam ein Ziel verwirklichen wollen, in dem Moment, wo sie die ersten Erfolge haben, anfangen sich zu streiten und zu zerstreiten und auszutreten und Intrigen und das ganze Programm. Warum machen die das? Ja, also ich habe mehrere Erklärungsansätze. Ich bin jetzt auch politisch nicht aktiv, sondern nur interessiert. Deswegen muss man vielleicht ein paar Sachen zusammensortieren. Ich glaube natürlich, dass wenn so eine Partei gegründet wird, da sehr viele Idealisten am Werk sind. Aber ich glaube auch viele, die man so als geschlechtsunabhängig, aber trotzdem als Alpha-Männchen bezeichnen würde. Ja, also relativ viele, die was bewegen wollen. Da ist nehmen wir hier den Herrn Lucke, nehmen wir den Herrn Henkel, aber auch ein Herr Gauland in der AfD, das sind alles Leute, die was bewegen wollen, aber auch gerne vorne stehen wollen. Mhm. Ja, und mit unterschiedlichen Positionen ist das dann natürlich nicht so ganz leicht. Und ich glaube, da ist in einer Partei, die sich neu gründet und die Strukturen noch nicht so gefestigt sind, das durchaus schwierig ist. Es hat ja auch seine Vorteile, muss man auch dabei sagen. Ja, also wer ja. in der CDU relativ unstrittig Angela Merkel oben sieht und dahinter passiert eine ganze Weile nichts, ist in der AfD halt eine Führungsriege da, die aber sich nicht immer einig ist. Und das ist auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite natürlich auch hinderlich, wenn man wirklich mal, sagen wir mal, eine stabile Politik anbieten will, wo die Wähler sich darauf verlassen können, wofür so eine Partei denn auch steht. Ja, ich glaube, das ist sicher ein Punkt, der da zum Tragen kommt. Als Außenstehender, politisch Interessierter, Sie verfolgen ja wahrscheinlich auch, was da derzeit passiert, an Streitigkeiten, an Austrittsforderungen und an Rücktrittsgeschichten und so weiter. Ihre persönliche Einschätzung, glauben Sie, dass die AfD noch die Kurve kriegt oder ist das wieder mal ein Experiment, was scheitern wird? Ich glaube, dass im Moment sehe ich das so 50-50. Also im Moment, wenn ich das in der Presse beobachte, schlage ich jedes Mal die Hand vor den Kopf, wenn ich dann sehe, dass da wieder jemand austritt und dann, sagen wir mal, wie der Herr Henkel jetzt nochmal deutlich macht, warum er auch austritt, die Gefahr, dass sich diese Partei zu sehr möglicherweise nach rechts orientiert, ist ja durchaus gegeben. Dann kommen halt die unterschiedlichen Diskussionen auch so persönliche Animositäten hoch. Ja. Ich habe letztens darüber gelesen, dass es einen Brief gab, ich glaube, von die Frau Petri noch mit irgendjemand anders zusammengeschrieben hat, wo eigentlich der Herr Lucke mit draufgehört hätte und dann hat er dann hinterher noch irgendwas geschrieben. Also sind so kleine Nickeligkeiten, glaube ich, die in dieser Partei stattfinden, die mich da ein bisschen skeptisch werden lassen. Und auch skeptisch werden lassen hinsichtlich der Frage, will man so eine Partei in einer relevanten Rolle tatsächlich im Parlament sehen, geschweige denn in einer Regierungsfunktion. Ja, also Politarithmetik müsste man jetzt wieder sagen, die AfD, wenn sie parlamentarisch mal tätig wird und mal den Ruf loswerden würde, irgendwie rechts oder rechtsextrem zu sein, wäre ja der geborene Partner eigentlich für die CDU, ja, und damit in der Möglichkeit, durchaus auch in Regierungsverantwortung zu treten. Das ist jetzt nichts, was jetzt heute auf morgen passiert, aber da muss man sich das jetzt wieder angucken und sagen, will man solche Leute denn da dann sehen? Ja. Das macht es ein bisschen schwierig. Deswegen, also ich glaube, das steht sehr, sehr stark auf der Kippe. Die nächsten Wahlen werden sicher zeigen, wenn das dann nicht funktioniert, glaube ich, ist ja auch relativ schnell wieder weg, weil was man im Moment hört in den Medien, ist sicherlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, wie die Medien mit denen umgehen, sind die reinen Querelen. Ja, also inhaltlich hört man relativ wenig, außer unterschiedliche Positionen, aber wenn man jetzt heute die AfD wählen wollte, müsste man sich ja die Frage stellen, ja, für was stehen die denn jetzt genau? Ja. Gut, das schwierig. Ja, das war Felix Honekamp mit einer sehr pointierten Meinung. Ich danke Ihnen schön, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich danke Ihnen, wiederhören. Und wir sprechen weiter über die AfD und die Frage, hat diese Partei eine Zukunft? Und jemand, der das wissen müsste, ist jetzt am Telefon. Er ist Abgeordneter der AfD im Landtag von Brandenburg und er heißt Steffen Königer. Guten Abend, Herr Königer. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, was ist denn da los in Ihrer Partei? Naja, ich würde sagen, wir sind immer noch in den Pflegeljahren der Partei. Nach 2 Jahren nach der Gründung haben sich einige dazu aufgemacht, ein bisschen heftiger zu diskutieren. Wer sind denn so die größten Pflegel? Gehört da Ihr Fraktionsvorsitzender auch dazu? Naja, ich würde sagen, wenn sich alle an die Gründungsmaxime halten würden, hätten wir jetzt eine geschlossene Partei. Aber ich empfinde das durchaus nicht als Spaltung oder als Ende der AfD, sondern als belebende Debatte, die in den anderen Parteien überhaupt nicht vorhanden ist. Was ist denn, ich sag mal, Sie sind ja jemand, der jetzt auch wirklich in Führungszirkeln dabei ist und der als Abgeordneter ja auch in der Partei eine herausgehobene Funktion hat. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe? Sind das persönliche Eitelkeiten oder ist das wirklich Streit um die Sache? Warum ist denn da jeden Tag jetzt dieses Theater? Also ich vermute, dass eine Eigenschaft, die uns eigentlich sehr sympathisch macht, dazu führt, dass wir jetzt solche Probleme haben, nämlich die, dass wir in der Führungsspitze des Bundes, so wie bei uns auch im Land Brandenburg und auch in anderen Bundesländern, keine Berufspolitiker haben. Das heißt, die sind da jetzt erst seit 2 Jahren drin und müssen sich erstmal mit ihrem neuen Lebensziel zurechtfinden. Na, aber Sie könnten ja wenigstens nett miteinander diskutieren und nicht, sagen wir mal, sich öffentlich gegen das Bein treten. Ja, das wäre schön, aber das ist halt nicht so. Also wir hatten vorhin einen Anrufer, der hat gesagt, die Krise ist nur zu überwinden, wenn die Facebook-Zentrale von einem Meteoriten getroffen wird und unsere Parteispitze miteinander sprechen muss wieder. Dem kann ich leider nur zustimmen, weil sich Facebook immer mehr und mehr als wirksame Bombe innerhalb dieser Partei herauskristallisiert. Ja, aber jetzt mal nochmal ernsthaft, was muss denn aus Ihrer Sicht passieren? Ja, es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, Spaltung ist realistisch oder dass ein Teil die Koffer packt und geht spätestens nach dem Bundesparteitag. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, dass die Partei in ruhiges Fahrwasser kommt und auch eine Zukunft hat? Ja, es muss auf dem Bundesparteitag ein klares Signal gesetzt werden, wer sich der Unterstützung der gesamten Basis sicher sein kann. Das wird nun entweder der Herr Lucke sein oder die Frau Petri, vielleicht aber auch noch jemand, den wir jetzt nicht auf der Rechnung haben, das weiß ich nicht. Ja, aber das haben wir ja schon mal gehabt, dass Bernd Lucke mit seinem Vorschlag, dass man einen Vorsitzenden haben wollen, bei einem Basisparteitag in Bremen eine große Mehrheit hatte und anschließend war aber nicht Frieden, sondern seitdem tobt der Kampf noch viel stärker als vorher. Ja, das ist ja vorher ein Konsens gewesen, den man gefunden hat, auch seitens Frau Petri und Herrn Gauland. Und so riesig war die Zustimmung auch nicht, weil wir sind, glaube ich, gerade 8 Stimmen drüber über der Zweidrittelmehrheit gewesen. Also es war eigentlich ein sehr knappes Ergebnis, um das mal so zu formulieren. Ja, aber ich sag mal, Sie kennen die ja wahrscheinlich oder sicher auch alle persönlich. Warum geht nicht Herr Lucke mit Frau Petri mal eine Pizza essen und die klären die Dinge am Tisch und am nächsten Tag machen sie eine Pressekonferenz und sagen, wir ziehen an einem Strang? Ja, das wäre schön. Ich denke, das wünschen sich auch die Mehrheit der Mitglieder. Eine übergroße Mehrheit, weil meiner Meinung nach braucht Deutschland die Alternative. Aber es gibt nun mal Persönlichkeiten, da ist das etwas anders zu sehen. Oder die haben halt persönliche Ziele, die sich dann nicht mit denen der Basis decken. Ich bin ehrlich gesagt auch ratlos, warum die sich nicht an einen Tisch setzen und das mal unter sich klären und das alles auf den Parteitag im Juni zugespitzt hinauslaufen lassen. Also wir haben ja bis jetzt geredet über den Streit im Bundesvorstand zwischen den bekannten Leuten, ja, also von ja, auch Konrad Adam müsste man nennen, Hans-Olaf Henkel und so, da sind eine ganze Reihe beteiligt, so diese Alpha-Tiere, die sich da versammeln. Aber es gibt ja auch Theater in den Landesverbänden, Stichwort NRW. Es gibt Theater in Fraktionen. Sie hatten das bei sich, haben das miterlebt. In Thüringen geht's gerade bunt zu. Kann das auch was damit zu tun haben, dass eine Partei, die erfolgreich ist und die plötzlich Mandate verteilt, Pöstchen verteilt, Mitarbeiter, Dienstwagen, dass sowas auch ein bisschen korrumpiert und dass auch Leute da sind, die sagen, oh, das ist aber schön. Ja, ich fürchte, es hat mehr mit damit zu tun, dass wir eben noch nicht so gefestigt sind, noch nicht die Leute so richtig kennen, die auch jetzt Mandatsträger sind. Das gilt insbesondere für Thüringen. Ich meine, im Landesverband Brandenburg haben wir ja auch unerfreuliche Erlebnisse gehabt oder in der Fraktion vielmehr. Mhm. Dass leider auch der Faktor Neid eine gewichtige Rolle spielt und das schneller, als ich mir das hätte vorstellen können. Also Neid jetzt innerhalb einer solchen Fraktion oder innerhalb der Partei? Man hat das ja erlebt, nachdem die AfD mit 7 Leuten ins, ich weiß gar nicht, 7 oder 9 ins Europaparlament eingezogen sind, dass da dann plötzlich auch die Diskussion kam, ja, was müssen die da rumfahren und jetzt hat der Lucke auch einen Dienstwagen und so. Ist das nicht sowieso ein Problem, weil man eine Partei hat von Leuten, die unzufrieden sind, was das System angeht, den Staat angeht und so weiter, dass dann, wenn ihre eigenen Leute plötzlich im System drin sind, die Nörgelei weitergeht? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist halt noch nicht so, dass die Führung der Bundesländer und auch im Bundesvorstand so homogen sind, dass sie sich schon mehrere Jahrzehnte, wie es bei den anderen Parteien ist, halt kennen, sondern die lernen sich jetzt erst kennen. Und das führt dann halt dazu, dass wenn manche ein politisches Mandat erreichen, dass damit einmal ganz anders gesprochen wird oder übereinander gesprochen wird. Und das ist eine unerfreuliche Nebenwirkung, wenn man als Partei an Mandate gelangt. Ja, aber Sie sind, sagen wir mal, gedämpft, hoffnungsvoll, dass sich die Dinge wieder zum Guten bewegen. Ich bin noch der Hoffnung, weil ich mir sage, in anderen Parteien ist es auch anders so gegangen. Also wir haben uns jetzt noch nicht völlig zerlegt, so wie die Piraten. Wir haben uns auch noch nicht geprügelt auf Parteitagen, so wie die Grünen. Also ich sehe da noch gute Hoffnung. Potenzial nach oben. Dass der Verstand, den ich immer noch in der Bundesführung und auch in vielen Landesverbänden sehe, dass der dann doch die Oberhand gewinnt und die Nörgler und Berufskrawallmacher aus der Partei drängen kann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war Steffen Königer, Landtagsabgeordneter der AfD in Brandenburg. Schön, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch. Ich bedanke mich. Tschüss. Und weiter geht's mit dem Thema Alternative für Deutschland und mit einem Anrufer, und der heißt Stefan Rauhut. Guten Abend, Herr Rauhut. Guten Abend. So, beobachten Sie auch, was da derzeit passiert in der AfD? Durchaus. Also das ist ja eine interessante, wenn auch nicht ganz überraschende Entwicklung aus meiner Sicht. Wieso nicht überraschend? Es zeigt sich immer wieder bei Parteineugründungen, dass nach sehr kurzer Zeit da verschiedenste Interessengruppen aufeinandertreten und meistens das im Streit auseinanderfliegt. Na, manche haben es ja geschafft. Also die Grünen sind ja immer so das Beispiel, die sich durchgesetzt haben. Man kann auch sie haben Hoffnung. Man kann auch die Westausdehnung der Linken ja als Erfolg sehen. Warum klappt das bei konservativen oder sich konservativ bezeichnenden Organisationen nie so? Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich eine Frage von diesem Rechts-Links-Schema in Anführungszeichen ist. Kann aber durchaus sein, dass gerade in bürgerlichen Kreisen der Streit jetzt nicht unbedingt das höchste Gut ist. Und das wird dort sehr stark ausgeprägt. Ja, nun ist ja, Franz Josef Strauß hat ja einst immer gesagt, es darf rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben. Und nun stellt man ja fest, dass innerhalb von anderthalb Jahren eine Reihe Landtage und das Europaparlament da erreicht worden sind. 3 Millionen Wähler bei der Europawahl. Ist in der Arithmetik vielleicht oder lässt die Union vielleicht rechts neben sich zu viel Raum jetzt für Neues? Also ich glaube nicht, dass man da zu viel Raum lässt. Der Erfolg der AfD beruht im Wesentlichen darauf, dass man da so ziemlich alles gesammelt hat, was in irgendeiner Form nicht ganz zufrieden ist mit der Politik, was ja durchaus für Einzelne nachvollziehbar ist. Aber wenn man jetzt sieht, dass sie ja auch große Teile der FDP angesprochen haben, dann kann man nicht sagen, dass da jetzt wirklich an der Wählerschaft her ein massiv großer rechter Rand ist. In der Struktur der Partei hat sich das wohl anders entwickelt. Ja gut, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die mediale Berichterstattung angeht, da gibt es ja kaum jemand, der über AfD schreibt, ohne rechtspopulistisch oder rechtskonservativ oder sonst was. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Medienproblem? Nein, nicht falsch verstehen. Es ging jetzt nie um die Wählerschaft bei der letzten Wahl. Also die AfD hat bei der Bundestagswahl und Europawahl eben ja noch sehr stark davon profitiert, dass sie da auch im liberalen Sektor sehr stark die Wählerschaft angesprochen haben, weil sie sich am Anfang ja auch anders gegeben haben. Nur haben sich halt letztendlich die Kräfte in dieser Partei durchgesetzt, die einen anderen Kurs einschlagen. Und ich glaube nicht, dass sie auf Dauer dann dieses Wählerklientel auch behalten. Und daher sehe ich das Potenzial für diese Partei nicht wirklich. Wie würden Sie das traditionelle Angebot an Parteien in Deutschland sehen? Es gibt ja vielfach die Kritik, dass in, sagen wir mal, zumindest einigen großen Themen mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung gehen. Also das Klimaretten, die Energiewende, die Integrationspolitik, die Ausstieg Atomkraft, klar, eben schon erwähnt, in der Familienpolitik eben das Fokussieren. In der Familienpolitik würde ich deutlich widersprechen. Ich meine, es gibt Themen, da besteht weitestgehend Konsens. Ich weiß, dass es immer noch Leute gibt, die den Klimawandel leugnen. Das ist aber eigentlich ernsthaft kein Thema, wenn man sich alle Publikationen anschreibt. Das ist kein politisches Thema, jetzt zu sagen, man will etwas gegen das Klima machen. Bei der Familienpolitik sieht es aber sehr deutlich anders aus. Da gibt es unterschiedliche Konzepte inzwischen bei der SPD, im Großen, also auf der linken Seite und im konservativen bürgerlichen Bereich. Na gut, dann versuchen wir es vielleicht bei dem Thema, was ja, sagen wir mal, kurzfristig zum Entstehen der AfD geführt hat, bei der Euro-Politik und bei der Euro-Rettungspolitik. Es ist ja so, das zeigen alle Umfragen, dass ein großer Teil der Bevölkerung skeptisch ist, nicht nur bezüglich der Existenz des Euro, sondern auch, dass man eben andere Staaten rettet, dass man bürgt für andere Staaten und so weiter. So, das heißt, man hat in der Bevölkerung, sagen wir mal, 50-50, ja, vielleicht sind es auch 40-60 oder so, aber jetzt nur mal als Gedankenmodell. Im Bundestag stimmen 500 von 600 Abgeordneten immer für Rettungspakete. Und dass da in der Bevölkerung Unmut aufkommt, dass man sagt, wo ist die Haltung von uns repräsentiert, ist doch verständlich. Also ich halte diese Umfrage für deutlich überschätzt. Also mir sind Umfragen bekannt, die das etwas anders definieren. Da sagt die große Mehrheit der Bevölkerung, dass sie die Währung nicht wechseln wollen. Man ist vielleicht auf, man kann diskutieren über Hilfen für andere Staaten, aber die sind ja unabhängig jetzt vom Euro. Und da ist eben der Denkfehler im Beginn dieser Partei gewesen. Das ist eine Bewegung gegen etwas, ohne irgendetwas Verbindendes zu haben. Ja, aber Sie haben ja im Bundestag dann. Sie haben ja auch bei den etablierten, ich sag mal, Wolfgang Bosbach oder Herr Schäffler von der FDP damals oder so, ja, Sie haben ja einzelne Leute gehabt und auch immer ein paar Dutzend Gegenstimmen, aber eine Partei. Ja, eben ein paar Dutzend Gegenstimmen. Der letzte Fall, Peter Gauweiler in München, er hat die Konsequenz draus gezogen, dass er eben als Vertreter seiner Partei, als Vertreter auch der Wähler, die ihn gewählt haben, die ihn ja nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern eben als Vertreter dieser Partei gewählt haben, dann nicht mitstimmen will, gegen seine eigene Meinung. Er hat aber akzeptiert, dass er in der Minderheit ist. Mhm. Ja gut, das ist so. Den Rückzug gemacht. Ja, das ist so. Was durchaus konsequent ist im Umgang. Aber es zeigt eben auch, da ist keine große Bewegung, die jetzt sagen würde, man will aus dem Euro raus. Ja, würden Sie, sagen wir mal, sich zutrauen, eine Tipp abzugeben oder eine Einschätzung abzugeben, ob die AfD die Kurve bekommt und als etablierte Partei weiter bleibt? Ich meine, in einigen Landtagen sind Sie jetzt im Europaparlament. Oder glauben Sie, dass das quasi so ein Aufflammen ist, wie man es schon mehrfach hatte, was irgendwann dann verglüht? Ich tippe darauf, dass sie sich nicht etablieren wird. Das war Stefan Rauhut, auch mit einer dezidierten Meinung. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Guten Abend. Tschüss. Die Alternative für Deutschland ist heute Abend unser Thema in dieser bis jetzt ausgesprochen munteren Sendung und ich freue mich auf den nächsten munteren Gesprächspartner und der heißt Jan Becher. Guten Abend, Herr Becher. Guten Abend, Herr Keller. Wie ist Ihr Verhältnis zur AfD? Gibt's da eins? Ja, ich bin Mitglied der AfD eigentlich seit der ersten Stunde. Ich bin beigetreten an dem Tage der Gründungsversammlung. Was hat Sie motiviert? Naja, es gibt mehrere Gründe. Ich meine, eigentlich die fast jeden motiviert haben, der AfD beizutreten. Der Gedanke, dass eben dass die politische Korrektheit sich wie so ein Mehltau über das Land gelegt hat, dass gewissermaßen alle anderen Parteien das Gleiche sagen. Und das sind eigentlich im Wesentlichen so vier Dinge, die mich stören. Zum einen ist es halt diese Expansion der EU, die einfach den Gedanken der europäischen Einigung nimmt, den natürlich jeder gut finden muss. Aber gleichzeitig wird da also jetzt entsteht eine Riesenbürokratie, die Entscheidungen trifft, wo der einzelne europäische Bürger überhaupt keine Möglichkeit der Mitbestimmung mehr hat. Mhm. Zum anderen, was also mich sehr stört, sind die Übergriffe auf die Familie. Ich halte die traditionelle Familie für hoch oder halte die traditionelle Familie für hoch und wichtig. Und ich störe mich an diesen Übergriffen gegen die traditionelle Familie aus der Politik. Also Stichwort Gender Mainstreaming zum Beispiel. Gender Mainstreaming, genau. Okay. Was haben wir noch? Vielleicht kurz prägnant? Prägnant noch, muss ich sagen, ausufernde Sozialstaat, ohne dass jemand etwas hat, außer den Leuten, die für den Sozialstaat arbeiten. Und zum Schluss eben die Probleme bei der Einwanderung, die von der etablierten Politik einfach bestritten werden. Nun sind Sie ja Mitglied der ersten Stunde und wenn ich Sie richtig verstehe, auch weiterhin Mitglied. Trotz des Hickhacks, gehören Sie zu einem der beiden Flügel? Würden Sie sagen, ich bin eher so Luckemann oder eher Petri oder wie? Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass diese Flügel so klar abgrenzbar sind. Also ich kann mich keinem der Flügel zuordnen. Ich glaube auch nicht, dass die Flügel so klar... Ich glaube, das Problem der AfD, das hat neulich die FAZ mal ganz gut geschrieben, hat gesagt, die meisten Mitglieder der AfD haben einen Spaß am Aufstand. Und wenn der Aufstand eben nicht so funktioniert, wie Sie sich das, oder der Aufsässigkeit. Und wenn der Aufstand eben nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, dass also eben alles nach Ihrem Gusto gemacht wird, dann werden Sie schnell frustriert. Ja, das heißt also, die Erwartungshaltung der Basis an die Funktionäre ist, dass man auch wirklich schaut, was unten an der Basis gewünscht wird und das dann möglichst schnell umsetzt. Ja, genau. Und wenn das nicht schnell gemacht wird, wenn nicht genau das umgesetzt wird, was man will, dann rennt man zum Schiedsgericht oder man tritt aus. Ist das nicht so ein bisschen Lernen auch, was Realpolitik angeht? Ich meine, die Grünen mussten das ja auch, die haben es geschafft, die sind auch etabliert seit vielen Jahren, waren schon Regierungspartei und die haben ja am Anfang auch gesagt, wir kumulieren, ja, die Mandatsträger müssen wechseln nach 2 Jahren und so diesen ganzen Kram und irgendwann stellt man dann fest, so funktioniert das einfach nicht und wird dann auch ein Stück weit etabliert. Ja, genau. Ich meine, so muss es laufen, denn ich meine, wenn man sich nicht an diese Spielregeln der Demokratie hält, dann kann man keine erfolgreiche Partei sein. Man kann nicht hoffen, in der Demokratie nur erfolgreich zu sein, indem man auf den Tisch haut, ja. Und ja. Die eigene Meinung dringt durch. Ja. Ja. So gut, jetzt gibt's aber Auseinandersetzungen. Es gibt Auseinandersetzungen um die politische Richtung. Es gibt ja offenbar auch persönliche Nicklichkeiten, wo man teilweise nicht miteinander spricht oder sich gegenseitig anschreit bei Vorstandssitzungen, wie man in der Zeitung lesen konnte. Ja. Das wird Sie ja nicht erfreuen. Was muss denn da jetzt passieren? Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Parteiführung? Ja, man würde eigentlich von der Parteiführung erwarten, dass sie ein Vorbild setzt für alle anderen Mitglieder, dass sie einfach mal vernünftig miteinander spricht und eben einen politischen Gegner nicht als Feind betrachtet, nicht? Und wenn das natürlich der Bundesvorstand schon nicht macht, wo man doch eigentlich Leute hinsetzt, von denen, an die man Vertrauen hat und an die man glaubt und die Vorbilder sein sollten. Ja, wenn die das nicht können, dann kann man das auch von dem kleinsten Ortsverein nicht verlangen. Es gibt ja nicht wenige Mitglieder in der AfD, wie ich von verschiedenen Diskussionen auf Facebook auch weiß, die den Führungsstil von Bernd Lucke als unglücklich einschätzen. Die sagen, der Mann ist ja eigentlich, der hat viele Verdienste, der hat die AfD mitgegründet und zu den ersten Erfolgen geführt, aber er ist als jemand, der Personen führt und der integriert, schwierig. Ja, ich würde sagen, Lucke ist möglicherweise keine ideale Besetzung. Auf der anderen Seite, wenn man jemanden kritisiert, muss man auch jemand Besseren haben. Und Lucke hat es immerhin geschafft, die Partei in den meisten Wahlen über 5% zu führen. In der Bundestagswahl auf knapp 5% nach nur einem halben Jahr. Der Mann hat durchaus Qualitäten. Er ist intelligent, er kann auftreten und er hat, also, er ist auch menschlich an sich ein angenehmer Mensch. Wie glauben Sie, wird das alles ausgehen? Es steht ja an, ein Bundesparteitag, wo auch Personalentscheidungen anstehen. Sehen Sie die Gefahr, dass der möglicherweise unterliegenden Teil, welcher es auch immer ist, die Koffer packt und sagt, wir machen eine eigene Partei? Also ich habe wenig Zweifel, dass sich Lucke durchsetzen wird, denn er hat sich bisher immer durchgesetzt. Dass es eine eigene Partei geben wird, ja, sowas wird kommen, nur so eine eigene Partei hat keine Chance. Denn wenn sie schon in der AfD unterliegt, die AfD ist eine Partei, die insgesamt 6 oder 7% erzielt, wenn dann die unterliegende Partei, wenn die unterliegende Fraktion dann eine eigene Partei gründet, kriegt sie eben 3,5% maximal und eine solche Partei hat im deutschen Parteiensystem keine Chance. Ich glaube, das wissen auch die meisten Leute und ich glaube, deswegen wird es zu irgendwie Formen von der Abspaltung kommen, aber es wird zu keiner größeren Form der Abspaltung kommen. Ja. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich als Journalist, Sie als Parteimitglied. Schön, dass Sie dabei gewesen sind, Herr Becher, und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Danke, Herr Kenner. Tschüss. Die Alternative für Deutschland ist heute Abend unser großes Thema und ich habe einen weiteren Gesprächspartner und der heißt Thomas Schneider. Guten Abend, Herr Schneider. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie sieht das aus mit Ihnen und der AfD? Beobachten Sie das oder sind Sie da gar Mitglied? Nein, Mitglied bin ich nicht, aber ich beobachte das sehr interessiert und merke da, dass da einiges am Kochen ist. Was macht denn die AfD interessant für Sie? Ja, die AfD macht interessant für mich, weil diese Partei von Anbeginn Überlegungen angestellt hat, wie man auf Bewährtes zurückblicken kann, um dieses Bewährte, also diese konservativen Dinge dann in die nächste Zeit in die Politik einzubringen. Also Sie sehen die AfD definitiv erstmal als eine konservative Partei, weil ja innerhalb der Partei durchaus Streit ist, in welche Richtung man sich bewegt. Das ist richtig. Der Streit ist da, aber dieser Streit darf ja erlaubt sein. Das ist wohl in jeder Partei so. Und ich denke, dass da aber ein starker Flügel dabei ist, der die konservativen Werte eben vertritt. Können wir vielleicht mal konkret uns der Thematik nähern? Was sind denn für Sie konservative Werte, die da gut aufgehoben sind? Ja, das sind bewährte Dinge. Einmal ist es so, dass Ehe und Familie einen Schwerpunkt in einer Gesellschaft bilden. Das ist ja die Keimzelle einer Gesellschaft. Und wenn diese gestärkt werden, dann gibt es natürlich auch Chancen, die demografische Entwicklung nach vorn zu bringen. Und dann auch das Land zu stärken. Ja, aber kann eine Partei denn bewirken, dass mehr Kinder geboren werden? Das wird sie sicher nicht, es sei denn, sie treibt die Leute in die Betten. Aber Es ist ja so, wenn für Ehe und Familie etwas getan wird im Land, das heißt also, wenn Konzepte erarbeitet werden, die Ehe und Familie stärken, dann finden auch junge Menschen Geschmack daran, Kinder großzuziehen und diese ja behütet in die Gesellschaft einzubringen. Okay, also Familie, demografischer Wandel, ein Thema. Was bewegt Sie noch? Ja, mich bewegt sehr auch der Mittelstand in unserem Land, da ja immer durch die Gesetzgebungen, die Parteien nach vorne bringen, eher bedrängt als gefördert wird. Und da sehe ich auch Chancen, dass eben über eine konservative Politik Wirtschaft gestärkt werden kann. Okay, gut, dann gehen wir zurück zur Partei AfD. Sie haben Hoffnungen, die Sie in diese Partei setzen. Viele Leute tun das, ganz klar. Aber es gibt Streit. Und es gibt ja nicht nur, oder im Vordergrund steht ja nicht nur der Streit jetzt um die Sache, sondern offenbar sind ja einige der führenden Personen der Partei miteinander so verkracht, dass da kaum noch Zusammenarbeit möglich ist. Ja, das ist sehr schade. Ich habe auch mit Frauke Petri da ein Gespräch geführt, habe sie interviewt und in diesem Gespräch ist auch deutlich geworden, dass sie schon starkes Interesse hat, auch zusammenzuführen. Und das, denke ich, ist auch eine Erwartung, die ich an Bernd Lucke stelle, dass die Leute, die Köpfe in der AfD endlich aufeinander zugehen, auch mal das, was strittig ist, mal ausdiskutieren und nicht immer wieder bis zum nächsten Treffen da nach vorn bringen. Das bringt uns nicht weiter. Ja, aber geht es nicht vielleicht auch um die Machtfrage, um die Frage, wer wird die Partei führen, in welche Richtung? Ich meine, das klingt natürlich toll, könnten wir uns sofort sicherlich mit allen Hörern einigen, nach dem Motto, jetzt gebt euch die Hand und seid wieder Freunde. Aber wir wissen aus unserem Leben, dass das eigentlich nie funktioniert. Ja, aber wissen Sie, auch dazu gehört, ich rubel das mal runter auf die Familie. Also wenn eine sechsköpfige Familie zusammenhockt, dann ist es doch wichtig, wenn strittige Punkte da sind, dass man sich zusammensetzt, darüber diskutiert und dann auch eine Mehrheitsbildung dann bringt zu bestimmten Themen. Und das fehlt mir in der AfD, dass man nicht nur an sich denkt und was kann ich durchboxen, sondern dass ich daran denke, was könnte dem Menschen, der in unserem Land darauf wartet, eine gesunde Politik zu bekommen, was kann ich da tun? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Menschen, die sich zusammenschließen zu einer politischen Kraft und ja eigentlich mit einem idealistischen Ansatz kommen? Ja, ich meine, eine neue Partei gründet man ja nicht, weil man hofft, Posten zu kriegen erstmal, sondern man hat ja Überzeugungen, die man vertreten wissen will. So, und dann hat man Erfolg und dann gibt's plötzlich Diäten und Dienstwagen und dann haut man aufeinander. Korrumpiert dieses demokratische parlamentarische System vielleicht? Ja, daran habe ich schon oft gedacht und ich denke, dass dieses Parteiensystem, was wir in Deutschland haben, einfach nicht mehr unserer Zeit entspricht, den Anforderungen entspricht. Und die AfD, wird, um darauf zurückzukommen, ist einfach so, man hat sich zu sehr verstrickt in Internas. Anstatt, also ich sag's mal so, man hat sich um die Socken gekümmert, die man morgens anzieht, aber nicht um die Zukunft unseres deutschen Volkes. Ja, kann man so sehen, ganz klar. Die Frage ist, wo führt das jetzt hin? Also Sie sind ja jemand, das merkt man ja aus allem, was Sie sagen, der da Hoffnung hat, dass es irgendwie noch funktioniert. Aber wie groß ist die Hoffnung? Ja, die Hoffnung ist sehr groß. Und zwar lebe ich ja aus der christlichen Hoffnung heraus. Das heißt also, wenn ich die nicht mehr haben würde, dann könnte ich ja im Prinzip die Koffer packen und sagen, machen wir Schluss. Aber so ist es ja nicht. Einmal bin ich Christ und aus dieser christlichen Hoffnung, dass einer da ist, der auch die Fäden in der Hand hält, habe ich auch die Hoffnung, dass Menschen durch ihn auch zur Besinnung kommen können, indem sie nämlich auch mal in die Bibel reinschauen. Die 10 Gebote bringen uns ja so viel an Informationen, wo wir auch, wir haben es ja teilweise im Grundgesetz jetzt schon drin, aber wo wir genau auch dieses Zusammenleben in unserem Land ausrichten können. Das ist ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs und auch unserer Sendung, dass jemand sagt, er hofft auch ein bisschen, dass der liebe Gott dazu beiträgt, dass das Theater in der AfD endlich aufhört. Lieber Herr Schneider, schön, dass Sie dabei waren. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Um die Alternative für Deutschland und ihre Krise ging es heute Abend in der Schwarzen Stunde auf King FM. Ich bedanke mich für Ihre heute außerordentlich engagierten Meinungen und ich bedanke mich natürlich wieder bei allen Zuhörern. Nächste Woche hören wir uns wieder in der Schwarzen Stunde auf King FM.